Ein neuer Flashback mit Fischer und Göbel auf Radio Marabu. Wir ehren ein vielleicht etwas unterschätztes Alltagsprodukt, nämlich die Getränkedose, die ist 75 geworden. Wir ehren und leeren. Cantit! Hitze in Dosen, das tragen sie bereits im Namen. Und das eröffnet unseren Flashback mit Fischer und Göbel. Es ist ein wirtschaftsnaher und wissenschaftlicher Flashback. Genau, wir haben recherchiert oder haben uns recherchieren lassen von der Getränkedosenindustrie. Schon mal herzlichen Dank dafür. Die Getränkedose wurde ja ursprünglich für im Wesentlichen zwei Getränke entwickelt, nämlich für Coca-Cola und Bier. Wir haben es mehr mit den Bier und natürlich auch anderen alkoholischen Getränken. Und die sind in Schlager, Rock, Pop und Blues ja auf vielfältigste Art und Weise besungen worden. Zum Beispiel auch der gute Whisky, der zumindest in Mischform in Dosen erhältlich ist und jetzt auf dem Plattenteller liegt. John Lee Hooker. Whiskey, you tore it down. no good for me. Whiskey and women ain't no good. Big fine car, but I lost everything I had. Oh, but I did. John Lee Hooker auf Radio Marabu. Es geht in diesem Flashback um die Getränkedose. Ein Thema, welches wir wissenschaftlich behandeln wollen. Göbel, wann kam übrigens die erste Getränkedose auf den Markt? 1935 war das, und zwar in den USA. Die Dose wog damals 100 Gramm. Unglaublich, 1951 gab es dann das erste Dosenbier in Deutschland. Die dreiteilige Dose, Boden, Korpus, Deckel, wog damals 83 Gramm. Auch noch ganz schön. 1953, dieses Datum markiert die Einführung der Weißblechdose. Und einige Jahre später dann die Aluminiumdose, das war 1958. Work for my daddy, oh, there's whiskey. Thin Lizzy im Marabu Flashback mit Fischer und Göbel zum Thema Getränkedose. Thin Lizzy, Whisky in the Jar, wir haben es gehört, die trinken ihren Whisky noch aus dem Glas. Wir bringen die Geschichte der Getränkedose, ein wissenschaftliches Radio Marabu Special, ein Flashback mit Fischer und Göbel. Die Geschichte der Getränkedose geht weiter im Jahr 1963, der Ring-Pull-Verschluss kam auf den Markt. Die Dose konnte nun ohne Hilfsmittel geöffnet werden und hatte auch diesen wunderbaren Zisch bekommen. Genau, und 1965 wurde die erste Bierdose im Format 0,5 Liter auf der Interpack in Düsseldorf vorgestellt. 1971, im Jahr meiner Geburt, gab es die Einführung der zweiteiligen Dose und des Necking-Verfahrens, geringerer Deckeldurchmesser. Beide Entwicklungen dienen der Materialeinsparung. Die Dose wiegt nun nur noch 38 Gramm. Wir erinnern uns, bei der Einführung im Jahr 1935 waren es noch 100 Gramm. 1973, mit der Einführung des Maß- und Gewichtsgesetzes, wird das Füllvolumen von 35 cl im US-Maß 12 Unzen auf 33 cl verringert. Bei hoffentlich gleichem Preis, denke ich mal. Haha. 1974, ein Jahr später, wurde der heutige Verschluss Stay on Tap eingeführt. Die Öffnungslasche bleibt nun mit der Dose verbunden. Und das noch in der Gegenwart. Aus der ehemaligen DDR, aus dem Album Casablanca, noch ein Bier. Also in der DDR gab es auf jeden Fall viel Bier, das können Fischer und Göbel bestätigen. Es gab auch noch ein Bier, aber aber es gab kein Bier in Dosen. Das haben wir erst nach der Wende kennengelernt. Mittlerweile gibt es ja alle möglichen anderen Getränke auch in Dosen. Zum Beispiel Shampoos. Genau, und dazu passt das Shampoos-Lied von Angelika Mann. Versuch es doch mal mit Champagner. Der geht ins Blut und haut nicht um. Champagner ist ein großer Wanderer, kommt überall herum. Versuch es doch mal mit Champagner, der hebt die Stimmung ganz enorm. Der eigene Mann ist wie ein anderer und kommt ganz groß in Form. Der geht ins Blut und haut nicht um. Champagner ist ein großer Wanderer, kommt überall herum. Du bildest dir ein, eine Wolke zu sein. So schwebst du durch den Raum, direkt in den siebten Himmel hin. Fühlst die Unendlichkeit und alles wird weit so weit. Trink den Champagner, wie das Leben. Trink den Champagner, wie das Leben. Trink den Champagner, wie das Leben. Trink den Champagner, wie das Leben. Trink den Champagner. Angelika Mann, auch bekannt als die Lütte mit dem Shampoos-Lied, und wir gehen zurück zur Geschichte der Getränkedose, der Lütten und der großen Dose. Genau, 2003 wurde das Pfand für Einweggetränkeverpackungen, also auch die Getränkedose, eingeführt. Und 5 Jahre später die Markteinführung der wiederverschließbaren Dose. Wiederverschließbare Dose, nie gehört. Aber wir trinken sie auch immer leer. Es steht hier, genau, wir werfen sie gleich weg. 2009 gab es die erste Getränkedose aus Aluminium, die wog 10 Gramm und das war die Abmessung 33 cl ohne Deckel und das ist ein Zehntel des Gewichts der allerersten Dose, nämlich damals 1935 100 Gramm. Ja, und 2010, vor 2 Jahren, kam die erste digital bedruckte Dose auf den Markt. Und zum kommerziellen Einsatz. Ja, und 2010 hat die Getränkedosenindustrie eine neue Ökobilanz zur Getränkedose für Bier vorgestellt. Dazu später mehr. Nämlich, man kann sagen, es gibt nichts Ökologischeres, als eine Bierdose in den Wald zu schmeißen. So ungefähr stellt es zumindest die Industrie dar. So, wir kommen jetzt zum nächsten Song zum Thema Alkohol. Auch die Kinks haben natürlich einen gemacht, sehr verständlich, aus dem 1971er Album Muswell Hillbillies Alcohol, die Kinks. Here's a story about a sinner. He used to be a winner. He enjoyed a life of prominence and position. But the pressures at the office and his social ad engagements and his selfish, wise, fanatical ambition. He turned him to the booze and he got mixed up with a floozy, and she led him to a life of indecision. The floozy made him spend his dough. She left him lying on Skid Row, a drunken lag at some Salvation Army mission. It's such a shame. Turn him on to drink, she's gonna lead him to the brink, and when his money's gone, she'll leave him in the gutter. It's such a shame. Der Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel im Jahr 2012, eine wirtschaftsnahe und wissenschaftliche Sendung zur Getränkedose. Genau, wir stützen uns dabei auf Original-Marketing-Material der Getränkedosenindustrie. Fischer, ich habe einen Vorschlag, wir machen mal jetzt so ein Rollenspiel, so à la Herricht und Preil, ja, nach diesem Komiker-Duo. Ich bin jetzt mal der investigative Journalist, der bohrend seine Fragen stellt und nicht locker lässt, bis die Wahrheit auf dem Tisch liegt. Und ich bin Innovationsleiter Robert J. von Ball Packaging Europe. Genau, legen wir los. Radio Marabu! Flashback! Ball ist bei der Getränkedose Innovationsführer weltweit. Welche Erfolgsfaktoren gehören zu dieser außerordentlichen Position? Wir haben unsere Innovationskultur verändert. Weg von einem technikorientierten hin zu einem rein marktorientierten Prozess. Dabei spielen die Bedürfnisse des Endkonsumenten ebenso wie die unserer Kunden, der Getränkehersteller, die entscheidende Rolle. Früher haben wir ein neues Material oder eine neue Technik gesehen und dann versucht, dies auf die Dose zu übertragen. Heute fragen wir als erstes, was braucht unser Kunde, welche Märkte bedient er, welche Konsumentenwünsche gibt es? Wir befragen Verbraucher, machen Konsumentenpanels. Auf diese Weise bekommen wir einen zielgerichteten Innovationsprozess. Nun steht die Getränkedose für viele Menschen nicht im Mittelpunkt. Wie schafft man es, sich zu motivieren, immer wieder das Neue zu suchen, rund um dieses Produkt? Für uns als Dosenmacher bietet die Dose trotz ihrer scheinbar einfachen Form so vielfältige Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Hier in Deutschland wird die Getränkedose immer noch unterschätzt, aber das ändert sich gerade. Außerhalb von Deutschland wird die Dose sehr positiv wahrgenommen, als Verbraucher und umweltfreundlich und als hochwertige Verpackung. Wo wird es in Zukunft hingehen mit der Dose? Zum einen wird sie noch nachhaltiger, noch umweltfreundlicher werden. Mit weiteren Materialeinsparungen, mit neuen Lacksystemen werden wir das erreichen. Wir arbeiten an neuen Verschlüssen, um noch nutzerfreundlicher zu werden. Also Göbel, jetzt muss ich mal reingehen. Neue Verschlüsse, wieder verschließbare Getränkedosen? Braucht kein Mensch, oder? Bei 0,33 CL, da mache ich 2 Schlucke und weg ist das Zeug. Don't you know you've got your daddy's eyes? Daddy was an alcoholic. But your mother kept it all inside, threw it all away. I was looking for another you, and I found another one. I was looking for another you, when I looked round, you were gone. Step by my side, ever pipe, dream is yours now. Step by my side, and the singer won't get enough. Mother kept it all inside, threw it all away. I was looking for another you, and I found another one. I was looking for another you, when I looked round, you were gone. Now stand by my side, and the cynics won't get in our way. Radio Marabout. Wir haben wieder die Nacht zum Tag gemacht. Ich nehm ein Frühstück, abends um 8. Gedanken fließen, zäh wie Kaugummi. Mein Kopf ist schwer wie Blei, mir zittern die Knie. Gelallte Schwüre in rot-blauem Licht. 40%iges Gleichgewicht. Zellen in weicher Explosion, Sonnenaufgangs- und Untergangsvision. Was ist denn los? Was ist passiert? Ich hab bloß meine Nerven massiert. Alkohol ist das Dress Der Marabu-Flashback zum Thema Getränkedose. Jetzt werden einige denken, wir verhöhnen die Industrie oder parodieren sie gar. Nein, das sind alles Originaltexte gewesen. Das spricht eigentlich für sich. Musikalisch sprachen Star Sailor, Alkoholik und Grönemeyer mit Alkohol. Und wir kommen zu einer unserer hochgeschätzten Rubriken im Marabu-Flashback. Nämlich kein Flashback ohne Bowie. Wir müssen sagen an dieser Stelle, dass es uns der Meister diesmal für diese Sendung enorm schwer gemacht hat. Wir haben also auf Anhieb keinen David Bowie-Titel gefunden, der sich explizit mit dem Thema Alkohol befasst. Vielleicht haben wir auch was übersehen. Bowie hat sich auf jeden Fall mehr als Mann der Tat erwiesen. Scheint so, ja, scheint so. Aber wir haben natürlich trotzdem was für unsere Rubrik gefunden, denn wir finden, der typische Rock'n'Roller-Tod wird ja immer noch und wurde schon immer durch Drogen und Alkohol verursacht. Deswegen jetzt hier im Marabu-Flashback zum Thema Alkohol und Getränkedose David Bowie und Rock'n'Roll Suicide. Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, oh, oh, oh, you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, no, no, you're a rock and roll suicide. Shift breaks are snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. Der Marabu-Flashback zum Thema Getränkedose. David Bowie war das. Die Rubrik kein Flashback ohne Bowie. Ja, unser heutiger Flashback ist wirtschaftsnah und hochwissenschaftlich. Ich zitiere wieder aus dem originalen Material der Getränkedosenindustrie. Ganz ohne Beigeschmack. Der Wein korkt nicht, wenn er aus der Getränkedose kommt. After crossing the line, dusty old wine, 2,000 a time, an inch of black mud always left behind. They say you turned in while the sun still shine. That gorgeous girl with you was highly planned. She said she. She might break your heart. She might care. Fat Wine, The Who. Fischer hat noch was gefunden im Originalmaterial der Getränkedosen. Zum Thema Wein in Dosen. Auch wenn Wein in Dosen so manchen die Stirn runzeln lässt, das geschmacklich extrem empfindliche Produkt kann in Dosen einer jungen Zielgruppe zugeführt werden. Die patentierte WinSafe-Technologie sorgt dafür, dass auch bei hochwertigen Weinen die Geschmacksqualität bei der Abfüllung in Getränkedosen erhalten bleibt. Garantiert ohne Korkgeschmack. Es lebe der Jugendalkoholismus. Red Red Wine, jetzt mit Korkgeschmack aus den 60er Jahren. Neil Diamond. Forget that I still need her soul. Red, red wine, it's up to you. All I can do, I've done, but memories won't go. Memories won't go. I'd have sworn that with time thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one thing makes me forget. Red, red wine, stay close to me. Don't let me be alone. It's tearing apart my blue, blue heart. I'd have sworn that with time thoughts of you my head. I was wrong, and I find just one thing makes me forget. Red, red wine, stay close to me. Don't let me be alone. It's tearing. Red Red Wine, also wir mögen es doch klassisch, Wein in der Dose nicht unbedingt. Und wir mögen die Originale, das war Neil Diamond mit Red Red Wine. Und jetzt gibt's nochmal Wein aus dem Glas mit Paul Anka. Danach, Brecht hat recht. Aber nicht nur Wein aus dem Glas, sondern mit einer Steel Guitar. A Steel Guitar and a Glass of Wine. Just give me a steel guitar, a glass of wine, and let me drink to a love I thought was mine. A love I thought was true to me, but now I'm drinking to a memory. A steel guitar and a glass of wine, while my tears they glisten in the candle shine. Oh candle glow, oh candle bright, tell me who she holds tonight. Steel guitar and a glass of wine, and let me toast her just one more time. Oh, candle glow before you dim. Tell her what a fool she's bringing. Anka im Marabu-Flashback zum Thema Getränkedose, aber auch dieses Thema wird nicht ohne Brecht behandelt, denn Brecht hat recht. Göbel.

Im Flashback zur Getränkedose eine weniger bekannte Nummer von Chicory Tip nach Oasis, Cigarettes, A Woman and Wine. Gleich gibt's Literatur hier, aber zuvor noch die Bee Gees, die wussten auch von Anfang an, worauf es ankommt. Aus ihrem ersten Album hören wir Wine and Women. Flashback mit Fischer und Göbel zum Thema Getränkedose und Trinken passt natürlich auch ein Ausschnitt aus dem wunderbaren Buch Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Die nächsten Planeten bewohnte ein Säufer. Dieser Besuch war sehr kurz, aber er tauchte den kleinen Prinzen in eine tiefe Schwermut. »Was machst du da?«, fragte er den Säufer, den er stumm vor einer Reihe leerer und einer Reihe voller Flaschen sitzend antraf. »Ich trinke«, antwortete der Säufer mit düsterer Miene. »Warum trinkst du?«, fragte ihn der kleine Prinz. »Um zu vergessen«, antwortete der Säufer. »Um was zu vergessen?«, erkundigte sich der kleine Prinz, der ihn schon bedauerte. »Um zu vergessen, dass ich mich schäme«, gestand der Säufer und senkte den Kopf. »Weshalb schämst du dich?«, fragte der kleine Prinz, der den Wunsch hatte, ihm zu helfen. »Weil ich saufe«, endete der Säufer und verschloss sich endgültig in sein Schweigen. »If you wanna go to España, Toreros, fiesta and fun. You take a plane, go mañana. Flamenco, siesta and sun. Alright, alright, okay. Circus, Beer and Sangria. Und jetzt gibt's wieder Literatur im Marabu-Flashback vom Feinsten. Eine Anekdote von Kleist, der Branntweinsäufer und die Berliner Glocken. Ein Soldat vom ehemaligen Regiment Lignowski, ein heilloser und unverbesserlicher Säufer, versprach nach unendlichen Schlägen, die er deshalb bekam, dass er seine Aufführung bessern und sich des Brannteweins enthalten wolle. Er hielt auch, in der Tat, Wort während 3 Tage, ward aber am 4. wieder besoffen in einem Rindsteig gefunden und von einem Unteroffizier in Arrest gebracht. Im Verhör befragte man ihn, warum er seines Vorsatzes uneingedenk sich von neuem dem Laster des Trunkes ergeben habe. »Herr Hauptmann«, antwortete er, »es ist nicht meine Schuld. Ich ging in Geschäften eines Kaufmanns mit einer Kiste Färbholz über den Lustgarten. Da läuteten vom Dom herab die Glocken, »Pomeranzen! Pomeranzen!« »Läut, Teufel, läut«, sprach ich und gedachte meines Vorsatzes und trank nichts. In der Königstraße, wo ich die Kiste abgeben sollte, steh ich einen Augenblick, um mich auszuruhen, vor dem Rathaus still. Da bimmelt es vom Turm herab, »Kümmel! Kümmel! Kümmel!« Ich sage zum Turm, »Bimmel du, dass die Wolken reisen, und gedenke mein Seel, gedenke meines Vorsatzes, ob ich gleich durstig war, und trinke nichts.« Drauf führt mich der Teufel auf dem Rückweg über den Spittelmarkt, und da ich eben vor einer Kneipe, wo mehr denn 30 Gäste beisammen waren, stehe, geht es vom Spittelturm herab, »Anisette! Anisette! Was kostet das Glas?« frag ich. Der Wirt spricht, 6 Pfennige. »Geb er her«, sag ich, »und was weiter aus mir geworden ist, das weiß ich nicht.« »Ich trink auf dein Wohl, Marie, auf das, was mal war. Die Zeit war so schön wie nie, so schön jedes Jahr. Ich trink auf dein Wohl, Cherie, auf dich ganz allein. Und in meiner Fantasie wirst du alle Zeit bei mir sein. Entschuldigung. Liebling, erinnerst du dich noch, wie es war nach einem Streit, wenn wir das kaputte Porzellan zusammenkehrten? Du konntest so lieb sein, konntest, wenn du wolltest. Aber meistens hast du mich fertig gemacht. Jawohl, und zum Geldverdienen war ich gut genug. Und du hast es mit vollen Händen wieder rausgeschmissen, bis eines Tages der Gerichtsvollzieher kam. Aber die hat das ja alles nichts ausgemacht. Hast sogar noch die feine Dame gewiebt, von wegen, vor dem geht die Welt zugrunde. Und dann bist du mit diesem Kuckucksleber durchgebrannt. Ich trinke auf seine Marie, mein Wohl, auf all was mal war. Ja, das war fast der Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel zum Thema Getränkedose. Wir danken der Industrie, die uns die Idee zu dieser wunderbaren Sendung eingegeben hat. Und zum Schluss hat Fischer nochmal aus dem Originalmaterial der Industrie ein Fazit. Denn immer wirtschaftsnah und wissenschaftlich. In Deutschland mit Recyclingraten für Getränkedosen von rund 95% kann der wirtschaftliche Wert ausgetrunkener Getränkedosen als Rohstoff für den nächsten Lebenszyklus gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Fischer, jeder sollte ja an etwas glauben. Ich glaube, ich trinke noch ein Bier. Und wenn es einen Ort auf dieser Welt gibt, an dem Fischer und Göbel keinen Urlaub machen wollen, dann ist es Hawaii. Überall hin, aber dorthin niemals. Paul Kuhn. Es gibt kein Bier auf Hawaii, es gibt kein Bier. Drum fahr ich nicht nach Hawaii, drum bleib ich hier. Es ist so heiß auf Hawaii, kein kühler Fleck. Und nur vom Hula Hula geht der Durst nicht weg. Meine Braut, sie heißt Marianne, wir sind seit 12 Jahren verlobt. Sie hätt mich so gern zum Manne und hat schon mit Klage gedroht. Die Hochzeit wär längst schon gewesen, wenn die Hochzeitsreise nicht wär.